Es ist Sonntag um halb drei. Da kommt ihr aus euren Kabinen mit frisch gewaschenem Dress, neuen Stollen an den Schuhen und dem festen Willen, heute zu siegen. Ihr spielt Kreisklasse 2, doch was ist schon dabei? Dass ihr spielt, nur das ist für euch wichtig. Und danach wird noch gefeiert, ob gesiegt oder verloren. Für beides ist ein Stiefel wichtig. Oh, wie würde ich euch beneiden, um diesen großen Spaß hätte ich nicht das. Da steht ihr beide auf, der Angler und sein Sohn. Ihr holt das Moped aus dem Schuppen und ihr fahrt zum See hinaus. Die größten Fische warten schon. Und es macht euch auch nichts aus, kommt ihr ohne Fang nach Haus, nach vielen langen Stunden. Denn ihr habt ja geträumt, nach den Wellen geschaut und ein wenig Ruhe gefunden. Oh, wie würde ich euch beneiden, um diesen großen Spaß hätte ich nicht das. Karten bekommen, denn die Band spielt einen guten Swing. Ihr trefft dort eure Freunde, tanzt und lacht, quatscht dies und das. Der Abend vergeht wie im Flug. Und ihr sagt zu euren Kumpels, wenn ihr nach Hause geht, mach's gut bis nächste Woche hier im Club.